Deutschlandfunk. Hey, in diesem Podcast begeben wir uns auf eine Zeitreise durch Deutschland zwischen 1918 und 1959. Das sind die Jahre, die der Literaturwissenschaftler Viktor Klemperer in seinen Tagebüchern festgehalten hat. Das hier ist die 9. Folge. Wir sind inzwischen in den Jahren 1941-42 angekommen, als der Zweite Weltkrieg in vollem Gange ist und das NS-Regime anfängt, systematisch zu morden. Ich bin Leonie Schöler. Ich bin Journalistin und Historikerin und begleite euch als Host durch jede Folge. Die Geschichte geht weiter. Viktor Klemperers Tagebücher 1918 bis 1959. Mit einem Male war die Angst da, der Endsieg könne doch Hitler gehören. Verbot für Juden, den Bahnhof zu betreten. Heute unser letztes gemeinsames bei Tage draußen sein. Folge 9. Der gelbe Stern. Was macht es mit einem Menschen, politische und gesellschaftliche Ausgrenzung und Unterdrückung zu erfahren? Vielleicht weckt es Gefühle von Angst, von Wut, Enttäuschung oder Ohnmacht. Die Tagebücher von Viktor Klemperer machen in vielen Details immer wieder klar, es bedeutet auch Demütigung. Es ist demütigend, wenn einem die eigene Identität abgesprochen wird. Wenn man nicht als Mensch und als vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft gesehen, sondern auf eine Zuschreibung von außen reduziert wird. In der letzten Folge haben wir gehört, wie das Leben der jüdischen Deutschen immer weiter eingeschränkt wird. So beschreibt Viktor Klemperer, dass er das Haus nur noch bis 20 Uhr verlassen darf. Auch ihr Vermögen wird eingezogen. Bargeld und alles Silber. Damit versuchen die Nazis zu verhindern, dass Jüdinnen und Juden das Land verlassen können. Das sind düstere Vorboten von dem, was nun folgt. Ab September 1941 müssen deutsche Juden den gelben Stern tragen. Die Scham darüber hört man in jeder Zeile von Klemperers Berichten. Jüdisch sein ist damit außerhalb der eigenen vier Wände keine Frage der privaten Identifikation mehr, sondern eine sichtbare Reduzierung auf das Feindbild der nichtjüdischen Deutschen. Damals fangen die Nationalsozialisten auch an, konkrete Pläne für die Endlösung der Judenfrage zu finden. So formulieren sie es. Vor allem in Osteuropa wird klar, was das bedeutet: Genozid. Bereits seit Kriegsbeginn 1939 gibt es überall dort, wo die deutschen Truppen im Osten vordringen, Erschießungen und Pogrome. Ab 1941 systematische Massaker an Jüdinnen und Juden. Teilweise werden innerhalb von wenigen Stunden Zehntausende Menschen ermordet und in Massengräbern verscharrt. Um diese Tötungsaktionen noch effektiver zu machen, findet am 20. Januar 1942 in Berlin die geheime Wannsee-Konferenz statt. Unter der Leitung von Reinhard Heydrich besprechen 15 hochrangige Vertreter des NS-Regimes die Organisation und Durchführung des Holocaust. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. So spricht Adolf Hitler bereits im Jahr 1939 vor dem Reichstag. Drei Jahre später ist klar, keine Jüdin und kein Jude soll der Mordmaschinerie entkommen. Zwischen Herbst 1941 und Mitte 1943 werden Hunderttausende noch im Deutschen Reich verbliebene Juden gen Osten in die Ghettos, Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert. In seinen Tagebüchern beschreibt Viktor Klemperer auch Neuregelungen, die auf den ersten Blick vielleicht unwichtig erscheinen mögen. Etwa, dass jüdische Menschen keine Zeitschriften abonnieren oder Haustiere mehr halten dürfen. Für die Erforschung der NS-Zeit sind solche scheinbaren Nebensachen jedoch relevant. Sie verraten uns nämlich mehr darüber, wann die Nazis ihre Mordpläne konkretisieren.

Da ist ein Machtgefälle, das sich manchmal in Menschlichkeit, oft genug jedoch in Willkür, Gewalt und Demütigung äußert. Und in der nächsten Folge wird auch klar, wie brenzlig das wird. Die Ehe mit der Nichtjüdin Eva rettet ihn zwar vor der Deportation, aber im Krieg lauern noch andere Gefahren. Dazu mehr in der kommenden Folge, die ihr ab sofort in der Deutschlandfunk-App findet und überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Und wenn ihr noch mehr Hintergrundwissen erfahren möchtet über die Zeit des Nationalsozialismus, findet ihr dort auch eine Sonderfolge von »Die Geschichte geht weiter«. In der widme ich mich den vielen Themen, die wir heute angesprochen haben, nochmal ausführlicher. Ich freue mich sehr, wenn ihr reinhört. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge. Ciao.